Hallo, hier ist Janni Gerhardt, ihr hört das Wölfe Radio. Wölfe Radio, der VfL Podcast mit Lenny Nero. Dort 3-1, schöner kann man das nicht spielen. Stuttgart fängt 2-0 in der Complete Defense. Hallo liebe Freunde des Wölferadio, herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe. Ja, unnötige Niederlage gegen Eintracht Frankfurt. Wer es gesehen hat, der wird sich genauso geärgert haben wie ich. Und natürlich müssen wir auch reden über das andere Thema, was emotional hochgekocht ist. Der Abschied von Robin Knoche ist beschlossene Sache. Da sind die Emotionen hochgeschlagen. Damit beschäftigen wir uns auch, genauso wie mit dem Spiel gegen den SV Werder Bremen. Und da habe ich den Bremer Fan und Experten Patrick Kreiz zu Gast. Mal wieder typisch. Jetzt haben wir eine gute Möglichkeit auf der rechten Seite mit einer Standardsituation, so 20 Meter vom Tor entfernt. Jetzt hoffen wir, jetzt kommt ja, der... Ja, jetzt ist so eine Leverkusen-Situation. Jetzt kommt der Arnold-Ball. Hoffentlich. Vorne in der Mitte bauen sie sich wieder auf, unsere langen Kerls. Maximilian Arnold schlägt den Ball rein, der ist gut. In der Mitte, Orit, da Tor. Ist er drin! Da ist er drin! Mbappo. Kevin Mbabu verlängert die Kugel ins lange Eck. Und da sieht Trapp überhaupt nicht gut aus. Und es steht 1-1, wenn jetzt nicht noch was Großartiges passiert. Aber das gibt's ja gar nicht schon. Wieder so ein guter Freistoß von Maximilian. Das war ein genialer Ball von Maxi wieder. Und überraschend, Mbappo, der ist eigentlich gar nicht dafür bekannt, aber startet gut rein. Und ja, ich weiß nicht, also Trapp sieht zwar unglücklich aus, aber der muss schnell reagieren, der kommt aus... Sieht ihn spät, ja, ja. Okay. Ich spreche ihn mal fast frei, den Frankfurter Keeper, nach dem ja, guten Kopfballer von Kevin Mbabu, setzt sich ja gegen zwei Mann am kurzen Pfosten durch. Sah fast so aus, als würde er ihn nur verlängern, aber er lässt ihn ähnlich wie Pongracic in Leverkusen einfach nur so über den Scheitel rutschen und dann ist da Kevin Trapp geschlagen, die Kugel schlägt links oben ein, Trapp zwar noch am Ball, aber kann nicht mehr entscheidend eingreifen und es steht 1-1 und da haben wir noch das Tor, Litti, nach einer Standardsituation, wie wir es uns gewünscht haben. Absolut und das Timing ist natürlich sehr gut und jetzt hoffe ich, dass wir da auch wieder einen Schub kriegen nach vorne hin. Ja, da hat noch alles in Ordnung ausgesehen aus unserer Sicht. Pierre Littbarski am Wölferadio Arena Live, Mikrofon mit mir, das Spiel am Samstag kommentiert. Und ja, da haben wir wirklich gedacht, jetzt haben wir das geknackt, nachdem wir ja eigentlich gegen die Frankfurter so gut wie nichts zugelassen haben. Wir haben eigentlich ein gutes Spiel gemacht aus Sicht des VfL Wolfsburg. Wir haben wirklich ja, Chancen rausgespielt, aber sie eben nicht genutzt. Und das rächt sich, ne? Kennt er ja, die alte Fußballerweisheit, ne? Wenn du vorne die Dinger nicht machst, dann kriegst du hinten rein. Aber in dem Moment, wo du dachtest, okay, unglücklich da in Rückstand geraten, da werden wir natürlich dann auch gleich nochmal drauf eingehen, auf die Gegentore. Aber dann hat die Mannschaft nochmal richtig dran gezogen und dann ist dann, fällt kurzzeitig dann auch der Ausgleich oder kurz nach dem Seitenwechsel fällt dann der Ausgleich und denkst du so, jetzt drehen wir das Ding und wahrscheinlich, und da kommen wir dann auch auf die Geisterspiele nochmal zu sprechen, wenn das dann mit Publikum auch noch passiert, ja, du holst diesen Rückstand auf und dann gibst du nochmal Gas, dann kommt nochmal der Schwung und so, ja, aber dann darfst du natürlich nicht da am Ende nochmal in so einen dämlichen Konter laufen und ja, Bass, also ja, schön, dass er mal wieder in Wolfsburg war, unsere Pokallegende, aber mal ganz ehrlich, das hätte er sich auch da mal sparen können. Eine gelungene Aktion oder auch die erste gelungene Aktion, da legt er den ab und ja, es ist natürlich mega dämlich, sich das Ding noch so aus der Hand nehmen zu lassen und hätte ich mal die Schnauze gehalten, ich habe das ja, ich will nicht sagen prophezeit, aber ich habe es zumindest angesprochen in der vergangenen Wölferadio-Ausgabe, dass es zum VfL passen würde, immer dann, wenn man die Möglichkeit hat, da zu enteilen oder tatsächlich auch nochmal die Big Points zu machen, so wie unverhofft dann in Leverkusen, dass dann ja in der Folge dann das nächste Spiel dann wieder ja, verkackt wird. Ich habe es noch ein bisschen daran ja, ich sag mal, verknüpft mit der ganzen Geschichte im Sinne von, da lehnt man sich wieder zurück. Und ist zufrieden, weil man hat ja in Leverkusen gewonnen. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Also die Mannschaft war gewillt und die hat auch versucht, nach vorne zu spielen. Ist natürlich gegen einen unangenehmen und ja, traditionell nickligen Gegner wie Eintracht Frankfurt schwierig. Ist echt eine Truppe, möchtest du auch nicht gegen spielen, ehrlich gesagt. Also das, da wurde jeder Gegenangriff, jeder Konter vom VfL würde mit einem Foul ja, unterbunden, muss man ja ganz klar so sagen. Der Schiedsrichter hat lange gebraucht, bis er dann tatsächlich auch mal die gelben Karten gezückt hat, aber du konntest da gar nicht richtig umschalten. Hast den Ball mal gewonnen, sofort der Zupfer, sofort in die Beine gelatscht von Frankfurter Seite. Die haben das Spiel kaputt gemacht, hatten auch gar keine Lust, irgendwie nach vorne zu spielen. Ja, und dann, klar, wenn sie es dann mal gemacht haben, dann ist es bekanntermaßen dann durchaus auch ja, gefährlich, dann geht es halt schnell vonstatten und da musste der VfL immer wieder aufpassen, aber hat das insbesondere in der ersten Halbzeit auch weite Strecken der zweiten Halbzeit sehr, sehr gut gemacht und insofern ist es dann doppelt ärgerlich, dann ja so eine Niederlage da einzustecken gegen Eintracht Frankfurt, ja, die ja, uns dann jetzt auch wieder im Kampf um Europa so ein bisschen, ich will sagen, zurückwirft, weil man ist ja immer noch auf dem sechsten Platz, der da zur direkten Qualifikation da berechtigt, aber Hoffenheim hat natürlich aufgeholt, ist punktgleich. Die hätte man schön nochmal auf Distanz halten können. Schalke vergeigt, ja, Freiburg vergeigt schon einen Tag vorher. Da waren eine Menge Sachen drin, die dann auch ja, uns eine gute Vorlage gegeben haben in der Liga und wir sie mal wieder leider dann auch nicht nutzen können. Und das zeigt dann auch, was es ja, dieser Mannschaft, was es uns dann auch noch fehlt, da ja, ich sag mal, auch ein bisschen kälter oder ein bisschen abgezockter, ein bisschen reifer, dann so eine Leistung abzurufen, die dann dazu führt, dass man solche Vorlagen, wie man sich selber ja geschaffen hat durch das Spiel in Leverkusen, dann auch mal nutzt. Ja, kommen wir mal auf die beiden Gegentreffer. Da muss ich unbedingt nochmal drüber reden, weil das, ja, verstehe ich nicht so ganz. Habe ich dir auch schon in der Übertragung bei Würfel Radio Arena live zu Protokoll gegeben. Hören wir uns mal an, den 0:1 Rückstand. Und machen tut jetzt erstmal was die Frankfurter Eintracht. Versucht da über unsere linke Seite zu kommen. Angesprochen mit Schändler. Kommt jetzt erstmal ein Einwurf. Schon knapp in der Hälfte der Wolfsburger. Sucht eine Anspielstation, findet sie jetzt. Lang die Linie runter, da muss Brekalo hinterher. Das ist ein bisschen schlecht gestanden. Da die Flanke kommt rein und in der Mitte geht ein Frankfurter zu Boden. Ja, und es gibt Elfmeter, wie das ausschaut. Jawohl, ganz schlecht verteidigt da vom VfL Wolfsburg. Und jetzt schauen sich alle an und fragen sich, wie kann das denn sein? Und am Ende ist es Pongracic, der in der Mitte Silva fault. Und ja, jetzt gibt es Elfmeter für Eintracht Frankfurt. Boah, ist das schlecht. Ist das schlecht. Ja, er hält ihn mit beiden Händen und reißt ihn um. Und, ja. Aber das Problem, Litti, war der Einwurf, der da ausgeführt worden ist, wo Brekalo gepennt hat auf der linken Seite. Und dadurch konnte dann Chor überhaupt nach vorne kommen und in der Mitte ja, und scharf den Ball reinspielen, flach an den 5-Meter-Raum. Man muss auch die Position von Brooks nochmal überdenken. Er geht weder richtig nach links raus, noch deckt er den inneren Raum da. Und dann muss Pongracic diagonal zurücklaufen. Sehr schwierig. Ja, sehr schwierig, hat Litti richtig erkannt und hat mich da auch leicht echauffiert, weil das sind somit die vermeidbarsten und dämlichsten Gegentore, die du kriegen kannst aus meiner Sicht. Wenn du dann dem Gegner, der bis dahin nicht eine großartige Torschance hatte oder großartigen Torschuss abgegeben hat, dann so in die Partie holst und ja quasi den Elfmeter herschenkst, in einer Verkettung von Fehlern, habt ihr ja gehört jetzt gerade auch und dann auch in der Analyse, diesen Einwurf so zuzulassen, also so wirklich wie in der A-Jugend, einfach lang die Linie runtergeholzt. Ja, und dann kommst du nicht hinterher, weil dann der Mittelfeldspieler sich löst und der offensive Mittelfeldspieler bei uns auf der Seite pennt. Ja, ich weiß gar nicht, wo der linke Verteidiger war da in dem Moment, aber klar, da ist dann in Anführungsstrichen die Überzahl, weil dann der Mittelfeldspieler da auf die Seite mit ausgewichen ist. Dann kommt der Innenverteidiger raus, macht die Mitte auf sozusagen, geht aber da auch nur halbherzig hin, unterbindet weder die Flanke noch, dass er dann auch richtig auf den Gegenspieler da drauf geht und macht auch nicht den Raum richtig zu. Ja, und in der Mitte hat dann der Stürmer den Vorteil gegenüber dem Verteidiger, der hinter ihm herläuft. Und entweder, ja, wenn er nicht umhaut, der Pongracic, dann macht er wahrscheinlich rein, der Silva. Klar, aber natürlich dann rennt den da über den Haufen oder wie beim American Football, tackelt ihn da. Das ist natürlich auch also eine Minderleistung, möchte ich mal sagen. Da so dann den Elfmeter, da brauche ich auch kein VAR oder so. Das sieht man halt sofort, dass sowas dann auch ein Foul ist und völlig berechtigt dann auch einen Strafstoß gibt. Und dann lachen sich die Frankfurter natürlich ins Fäustchen, wenn du so in die Partie reingeholt wirst. Und das ist natürlich etwas, da muss man einfach wacher sein, da muss man cleverer sein. Ich weiß nicht, ob es daran jetzt mit was zu tun hat, dass man da vielleicht auch mal einen frischen Mann hätte bringen müssen oder frische Leute, nicht dieselbe Startelf wie gegen Leverkusen. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit gewesen. Andererseits kann ich den Trainer auch verstehen, die Truppe hat gut gespielt in Leverkusen, die macht vielleicht einen fitten Eindruck im Training, keine Ermüdungserscheinungen. Dann setze ich natürlich wieder auch auf die Jungs, aber in dem Fall hat man gesehen, da war man insbesondere geistig nicht wach und mehrfach dann halt auch zu spät dran. Und Gleiches gilt auch für den 1:2 Niederlagen oder Siegtreffer für die Frankfurter, wie ihr es gerne haben möchtet, die ja einfach da cleverer und effektiver agiert haben. Hören wir uns auch nochmal an. Ja, hat der Schiedsrichtern vorgesehen. Ginzek an einem Frankfurter Spieler, an einem Frankfurter Spieler. Und deswegen gibt es Freischuss für die Frankfurter. Und dann ist der Ball in der Mitte. Das ist Bastos, der legt ab. Nachschussgelegenheit. Und da ist das Ding drin. Nein, das kann das doch einfach nicht wahr sein. Kamada. Aus dem Nichts, Kamada. Macht das 2:1 hier in der 85. Minute. Und Vorlage von Bastos. Das gibt's doch gar nicht. Der VfL Wolfsburg legt sich hier das nächste Ei selbst ins Nest. Und wir haben nicht mal Ostern. Ich brech zusammen. Das ist einfach nur schlecht verteidigt. Ja, leider Schlager sieht den Spieler zu spät. Der kommt aus seinem Raum raus. Viel zu einfach da. Dost legt, das ist natürlich eine klasse Ablage. Und Castells hat keine Chance. Ja, keine Chance für Kuhn Castells. Aber natürlich jede Menge Chancen, dieses Tor vorher zu verhindern. Und ja, da bitte ich auch um Nachsicht bei sowas, da kann ich mich dann auch herrlich echauffieren und sagen, Leute, ganz ehrlich, das geht nicht. Also so kann ich nicht verteidigen, so kann ich mir nicht 5 Minuten vor Schluss die Butter vom Brot nehmen lassen, auch wenn es nicht mehr zum Sieg reicht, aber so ein Ding noch zu kassieren am Ende, das geht nicht. Also da, dass man dann so ein Spiel noch verliert, da muss man zumindest mit einem Punkt rausgehen, finde ich. Klar, die Mannschaft lernt daraus oder wird daraus auch lernen, gehe ich mal von aus. Aber trotzdem, für den Moment ist es halt auch so ärgerlich, wie es geklungen hat in der Übertragung da bei Wölfe Radio Arena Live. Trotzdem müssen wir nochmal drauf gucken. Wir haben den Ball in der gegnerischen Hälfte. Und da wird so ein unmotivierter Zweikampf geführt von Daniel Ginzek, der von der Bank kam. Ja, und dann, ja, reißt er da den Gegenspieler um oder spielt halt faul. Und die Frankfurter, die schalten halt einfach viel schneller. Dann gibt es einen langen Ball nach vorne. Wirklich nichts, außer, wirklich, also keine Feinkost, sondern einfach lange Naht. Ja, und dann landet die Kugel bei Bastos, der die Übersicht hat und sag ich mal, so besser in den Kopfball kommt. Schlechtes Stellungsspiel unserer Innenverteidigung. Und der hat da ja die Möglichkeit, unbedrängt die Kugel in die Mitte zu legen. Ja, und dann das Paradestück. Ich weiß nicht, ob er müde war schon, der gute Xaver. Hat ja auch immer geackert für 2. Das muss man ihm auch dann zugutehalten. Aber im Rücken läuft ihm dann halt sein Gegenspieler weg. So, man sieht richtig auch in den Fernsehbildern, wer es gesehen hat, wie Xaver abgeschaltet hat in dem Moment. Der hat nicht damit gerechnet, dass er da noch überlaufen wird. Und als er merkt, dass der Kamada an ihm vorbeiläuft, und da weiß er schon genau, was passieren wird, die Kugel perfekt abgelegt, Kamada schließt ab, Tor 2:1, Spiel verloren, 3 Punkte weg. So, das, und man sieht es auch an der Szene, dann hinterher, Xaver weiß das auch, der fasst sich sofort an den Kopf und denkt, scheiße, was habe ich hier gemacht? Ja, passiert, ohne Fehler passieren keine Gegentore, nochmal 3 Euro, ich weiß. Trotzdem, an so einer Situation, dann muss ich, wenn ich merke, oh, die Spieler sind nicht mehr fit, geistig oder so, oder hakt es dann konditionell. Xaver gibt immer eine ganze Menge, auch während des Spiels. Dann hinten raus, wenn es knapp wird, vielleicht muss ich dann doch nochmal wechseln und dann auch mal, ja, da einen frischen Spieler bringen, der dann auch die geistige Frische dann halt auch mitbringt. Weil das hat aus meiner Sicht nichts mehr damit zu tun, dass du nicht mehr laufen konntest oder so, sondern das hat wirklich was damit zu tun, dass du ja nicht aufgepasst hast, dass du geistig nicht wach warst und der Gegner aber schon in der Vorwärtsbewegung dann alles richtig gemacht hat mit dem langen Ball, mit der Ablage von Dost, eingewechselter Spieler und Kamada, der dann auch ja richtig das Ding dann verwertet, wie es dann halt auch sein muss. Insofern sehr, sehr ärgerliche Niederlage für den VfL Wolfsburg und ja, da gilt es dran zu arbeiten, Freunde, weil so wird es dann halt schwierig in den letzten Spielen den ja, Wunsch oder die Zielvorgabe von Europa, die wir uns jetzt so super erarbeitet haben in den letzten Wochen. Ja, klar, gegen Dortmund, da kann man verlieren, war auch nicht ganz nötig aus meiner Sicht, haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Leverkusen, der Überraschungsauswärts-Kantersieg, hätte ich jetzt fast gesagt. Ne? Und dann kriegt man es nicht hin, es zu vergolden gegen Eintracht Frankfurt, die ja auch keine überragende Saison spielen. Und ja, die man auch weite Strecken beherrscht hat, hören wir uns jetzt gleich dann auch nochmal an oder gucken dann auch nochmal auf die Zahlen. Aber das sind so Sachen, das ist ärgerlich für den VfL und natürlich auch für uns, die da die Daumen gedrückt haben. Taktiktafel. Ja, und da schauen wir nochmal auf die Leistungsdaten des VfL Wolfsburg. Zuerst natürlich nochmal auf die Aufstellung. Ich habe es ja gesagt, es war dieselbe Aufstellung wie gegen Leverkusen. Und der VfL hat auch über weite Strecken versucht, so zu spielen wie gegen Leverkusen. Das hat Oliver Glasner wohl so vorgegeben, auch ein Stück weit. Wir haben ja mit dem klassischen 4-2-3-1-System dann auch ja, agiert. Insbesondere dann auch ja, über die Flügel. Dann mit Leuten wie Brekalo oder auch wie Viktor, leider nicht mit so einer starken Leistung beide, wie man sie auch schon in der Vergangenheit gesehen hat. Ja, insbesondere Victor gegen Leverkusen deutlich schwächer da unterwegs gewesen, aber trotzdem immer wieder geschafft, insbesondere Brekalo in der ersten Halbzeit, da in die Halbräume, in die Zwischenräume zu kommen, zwischen die Ketten der Frankfurter. Und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Und eigentlich natürlich, den muss er natürlich machen, diese Riesenchance, die er da hat. Ja, das ist so ein bisschen das Problem gewesen. Und natürlich auch die Chancenverwertung, dass man da solche Riesendinger, klar, den hält er natürlich auch sensationell, trotzdem, den muss er dann machen, der Josip, weiß er, glaube ich, auch, dass er so ein Ding dann auch mal ja, in die Kiste einfach reinprügeln muss, aus der Position muss den Torwart eigentlich mit reinschießen als Bundesligaspieler. Ja, hat nicht geklappt, ist halt dann mal so. Aber wie gesagt, das zeigt halt auch, dass da genug Potenzial, genug Power dabei war. Zweite Halbzeit so ein bisschen weniger, aber erste Halbzeit fand ich, da waren doch durchaus Chancen da, die man durchaus mehr hätte dann auch nutzen können. Die Zahlen sprechen da auch eine deutliche Sprache. 19-7 Torschüsse für den VfL Wolfsburg. Eintracht Frankfurt hat insgesamt überhaupt nur, ja, ich sag mal, dreimal aufs Tor geschossen. Ja, zweimal ja, waren davon drin. Einmal Elfmeter und einmal dann der Schuss von Kamada. Ansonsten der VfL mit einer guten läuferischen Leistung auch 2 Kilometer mehr gelaufen als Eintracht Frankfurt. Lenny-Serie damit gerissen. Mache ich dann jetzt mal ab ja, nach dem nächsten Spiel, mache ich dann mal sozusagen eine Zwischenbilanz, wie denn der VfL abgeschnitten hat, wenn er mehr gelaufen ist als der Gegner. Ob man da wieder eine Aussage treffen kann, dass man dann besser unterwegs ist. Aber über eine Sache, da ja, reite ich ja auch schon seit Wochen drauf rum, da müssen wir nochmal dringend drüber reden. Passquote 72%, Frankfurter sogar noch schlechter. Da sieht man mal, was die eigentlich für einen wenig guten Tag erwischt hatten. Aber egal, VfL 72%. Der VfL ist Tabellen-17. In der Bundesliga, was die Präzision im Passspiel angeht. Und das geht eigentlich nicht, wenn du nach Europa willst. Alle Mannschaften, die vor uns stehen, die haben eine Passquote von, ja, ich will nicht sagen jenseits der 85, aber so in dem Dreh. Und da müssen wir dringend dran arbeiten. Wenn wir uns die Pille dann erarbeiten, denn die Zweikampfquote ist gut für den VfL, 53% der Zweikämpfe gewinnen die Wölfe gegen Frankfurt, aber ja, dann wird nichts draus gemacht. War auch schon mal in der Vergangenheit häufiger zu sehen oder auch, ist auch thematisiert worden, du holst dir die Pille und dann kommt der Fehlpass. Und das ist natürlich uneffektiv, dass es kracht, möchte ich mal sagen, oder ineffektiv, dass es kracht. Und da müssen wir auch ja, insbesondere auch hin zur neuen Saison mehr dran arbeiten, weil das kann nicht im Sinne von Oliver Glasner sein, dass er seinen Fußball ja, Anführungsstrichen spielen lässt, im Sinne von wir gehen voll drauf, drücken, pressen und ja, dann erobern wir tatsächlich die Kugel und dann gibt es einen Einwurf, also wir holen den Ballbesitz und der Einwurf landet wieder beim Gegner und das Spiel hingeht wieder von vorn los. Das kostet Kraft, das ist unnötig und es ist nicht effektiv und ja, am Ende ja, kommt dann auch wenig Zählbares dann auch Ball raus. Ja, ansonsten Ballbesitz, leichter Vorteil für den VfL Wolfsburg, war dann relativ ausgeglichen, 52-48. Aber trotzdem, das, ja, ich schließe es dann hiermit damit ab, die Analyse und die Beobachtung des Spiels gegen Frankfurt. Unnötig, Strich drunter machen, gegen Bremen besser machen, weil die stehen ja nun wirklich auch mit dem Rücken zur Wand. Die müssen jetzt alles irgendwie in die Waagschale werfen. Das ermöglicht uns wieder gewisse ja, Möglichkeiten. Werden wir auch nachher dann hören im Talk mit dem Gast vom Gegner sozusagen. Spieler der Woche. Ja, und das ist einer, der gegen Eintracht Frankfurt gar nicht gespielt hat, nämlich natürlich Robin Knoche. Unser Eigengewächs, hat wahrscheinlich jeder mitbekommen, dass sein Vertrag beim VfL Wolfsburg nach 15 Jahren jetzt nicht mehr verlängert wird und dass Robin gehen wird, den VfL verlässt. Und ich hatte eigentlich vor, hier das Ganze mal ein bisschen ja, zu versachlichen, nachdem ja da auch durchaus die Emotionen hochgekocht sind in dieser Woche, wo ja tatsächlich ganz viele Fans drauf reagiert haben. Ich habe ja auch eine kleine Umfrage gemacht beim Wölferadio, auf der Wölferadio-Facebook-Seite. 37% sagten, das ist okay für mich, dass Robin Knoche geht. Großer Mist, sagen dagegen 63%. Also da steckt viel emotionaler Sprengstoff drin und auch die Äußerungen, die gemacht worden sind. Da gab es ja einige Zitate, da kann ich gleich noch mal ein bisschen was ja, hervorkramen auch aus der Netzgeschichte, was hier auch gelaufen ist unter der Woche. Also das hat wenig VfL-Fans kalt gelassen, dieses Thema, gab aber eine sehr, sehr große Bandbreite. Trotzdem wollte ich das Ganze ein bisschen ja, sachlich aufarbeiten. Nur leider geht das nicht, insbesondere nach den Äußerungen, die Robin Knoche heute selbst tätigt, und zwar im Kicker. Er hat da ein Interview gegeben zu seinem Abschied, 15 Jahre, unter dem Titel Es tut weh. Und da sind Aussagen drin, die haben ja, aus meiner Sicht auch durchaus Sprengstoff. Also da muss man tatsächlich ein bisschen drauf schauen, was das, ja, was das für ein Licht auf den Verein, auf Knoche letztendlich dann auch wirft. Und das würde ich gerne ein bisschen aufdröseln, insbesondere dann auch anhand der Aussage von Robin Knoche. Und dann können wir natürlich auch gerne nochmal darüber reden, worum es dann letztendlich bei dem Wechsel auch geht und dass man da durchaus auch Kriterien findet, oder bei Wechsel, bei Nichtverlängerung des Vertrags, dass es tatsächlich auch da ja eine sehr, sehr sachliche Sichtweise darauf geben kann, wie dann letztendlich zwei Parteien miteinander so einen Vertrag aushandeln. Aber das tritt durch das Interview aus meiner Sicht von Robin Knoche zurück, denn es wirft, ja, ich sag's mal jetzt so, kein gutes Licht auf die ganze Geschichte, wie sie gelaufen ist. Natürlich gehören da immer zwei Seiten dazu, die sich dann auch entsprechend äußern oder auch geäußert haben. Nur, und zwei Sichtweisen logischerweise, nur das, was jetzt da hier auf, nicht nur zwischen den Zeilen, sondern auch sehr deutlich gesagt wird, das ist sehr, sehr schade, dass sich das so entwickelt hat. Ich hole euch da gerne natürlich kurz nochmal ab. Die Geschichte werden ja die meisten kennen. Anfang des Jahres gab es ein Vertragsverlängerungsangebot an Robin Knoche von Seiten des VfL Wolfsburg. Diese Konditionen, die dort angeboten worden sind, lagen aber deutlich unter dem, was Robin offensichtlich vorher verdient hat beim VfL. Und da hat der Verein gesagt, das sind wir nicht mehr bereit zu bezahlen bei einer Vertragsverlängerung. Bitte überleg dir das, ob du weitermachen möchtest. Dann gab es einen längeren Zeitraum, wo offensichtlich nichts passiert ist oder beide Parteien nicht miteinander geredet haben. Und dann jetzt dann die Entscheidung auch gefallen ist, nein, Robin wird diesem Angebot nicht zustimmen. Und entsprechend hat der Verein gesagt, gut, dann gibt es auch keine weitere Zusammenarbeit mehr. Insbesondere wird dann der Vertrag nicht verlängert und Robin muss sich oder soll sich oder darf sich einen neuen Verein suchen. Das sind soweit die Fakten. Unter der Woche hat der Verein das ja auch bestätigt. Jörg Schmadtke hat gesagt, dass es ja schade ist, dass es schwierige Verhandlungen waren, dass es ja auch schwierig finanziell durchaus nachvollziehbar gewesen sei für Robin, dem dann letztendlich zuzustimmen. Aber das wäre halt das Angebot so gewesen vom Verein. Und ja, im Zuge dessen gab es einige ja, Geschichten, die man lesen konnte im Internet mit den entsprechenden Reaktionen, die eine sehr, sehr große Bandbreite hatten. Ja, da war natürlich die Rede von unbegreiflich, ja, dass jetzt so ein Spieler den Vertrag nicht verlängert bekommt. Und da waren auch ja noch Worte von, ja, von wegen Knoche hat immer auf einem soliden Niveau geliefert und er wurde vergrault, haben da Fans gemutmaßt. Andere haben wiederum gesagt, ja, dass es überhaupt keinen Fall Knoche gibt, sondern einen auslaufenden Vertrag eines 28-jährigen Spielers, der seinen Zenit überschritten hat und der wird nicht verlängert. Da sehen dann andere VfL-Fans wieder keinen Skandal. Auf der anderen Seite geht es dann halt auch darum, ja, wie kann man so einen Identifikationsspieler, einer, der hier aus der Region kommt, die Jugend durchlaufen hat, einer der wenigen ist, die sich da auch durchgebissen haben und auf Platz 4 der Rekordspielerliste beim VfL Wolfsburg liegt. Also ein ganz besonderer Spieler, den wir da haben, Relegationsheld, Pokalsieger etc. etc. Das sind natürlich alles so Sachen, die damit reinspielen. Und seit 15 Jahren ein Wolf, so hieß es ja auch, echte Identifikationsfigur. Schade, dass er uns im Sommer verlassen muss. Also das war so ein bisschen die Bandbreite, die dann auch gespielt worden ist, wobei dann auch unter anderem auch ja in den sozialen Netzwerken zu lesen gewesen ist, so für andere Spieler, da hätten wir Geld und gerade auch was so die Innenverteidigung angeht, aber den armen Robin, da wird der Vertrag nicht verlängert, da fiele dann die Identifikation mit dem VfL Wolfsburg wieder mal sehr, sehr schwer, stand dort zu lesen. So, das Ganze, ja, wie gesagt, war so ein bisschen hin und her, durchaus entsprechende, ja, geteilte Meinung im Fanlager. Und jetzt hat Robin Knoche sich im aktuellen Kicker selbst geäußert und das ist durchaus bemerkenswert, was dort, ja, geschrieben oder ja, zu Protokoll gegeben wurde. Und zwar, ich zitiere, es gab weit vor Corona einen Zuruf des Clubs an meinen Berater, dass ich für deutlich reduzierte Bezüge meinen Vertrag verlängern könne. Jedoch gab es kein schriftliches Angebot. Und es war leider auch nicht so, dass ich das Gefühl hatte, Wolfsburg will mich unbedingt behalten. Der Verein hat mich ja inzwischen auch, worüber ich froh bin, öffentlich gesagt, er hat inzwischen ja auch, worüber ich froh bin, öffentlich gesagt, dass das wirtschaftlich schwierig für mich war. Soweit Robin Knoche im Zitat. Und in diesem Zitat, da steckt wirklich einiges drin, was ja Klärungsbedarf hat aus meiner Sicht. Also ein Zuruf des Clubs an meinen Berater. Jetzt weiß ich nicht, wie das erfolgt. Also ich bin kein Berater und ich habe auch noch nie einen Bundesliga-Club gemanagt. Ja? Ich weiß nicht, ob das üblich ist. Aber von meinem Punkt her, von meinem Verständnis her ist eine Frage, läuft das immer so? Ja, also sprich, da ruft man irgendwie dem Berater was zu und gibt, nicht mal was schriftlich rüber, also worauf man sich berufen kann oder festmachen kann oder einen neuen Vertragsentwurf oder so weiter, weiß ich nicht. Also finde ich aber schwierig an dieser Stelle, denn kombiniert mit dem nächsten Satz hat das nochmal eine ganz andere Gewichtung. Nämlich, und es war leider auch nicht so, dass ich das Gefühl hatte, Wolfsburg will mich unbedingt halten. Also da spricht ganz viel mangelnde Wertschätzung raus. Also der Punkt zu sagen, ich habe gar nicht das Gefühl, dass der Verein sich um mich bemüht hat. Ja? Wobei ein Trainer das sagt, Oliver Glasner sagt, ich hätte ihn gern behalten. Der Verein hat ihm ja eine Vertragsverlängerung vorgelegt, also nach dem Motto, wir wollen ja weiter mit dir machen. Jörg Schmadtke hat auch gesagt, war sehr, sehr schwierig und Rochwin hat total viel geleistet für den Club und so weiter und so fort. Dann ist das jetzt natürlich, ich weiß nicht, ob das nur Ausdruck der Enttäuschung ist, aber das ist ein Punkt, da sollten vielleicht, weil Rochwin ist ja noch ein bisschen da, die Beteiligten nochmal drüber reden. Weil das gibt einen unguten Beigeschmack bei der ganzen Geschichte. Denn, und das möchte ich an dieser Stelle nochmal betonen, natürlich gibt es da auch natürlich zwei Seiten, über die geredet werden muss. Und dann sind wir wieder doch wieder so ein bisschen beim Versachlichen der Diskussion. Hier haben wir offensichtlich zwei Parteien, die nicht zueinander gekommen sind, wie es im Berufsleben mal so ist. Ja, die eine Partei sagt so und die andere hat andere Vorstellungen und am Ende einigt man sich oder eben nicht. Und wenn man sich nicht einigt, ja gut, dann muss man halt getrennte Wege gehen. Das ist völlig, völlig normal. Deswegen, und letztendlich auch so, wie gesagt, es gab ja ein Angebot, was, und da kommen wir dann wieder auf den Aspekt wirtschaftliche Rahmenbedingungen, insbesondere von seit der Ägide Schmadtke-Schäfer dann auch erfolgt, nämlich, dass man sagt, wir zahlen eben nicht mehr alles. Ja, und wir zahlen nicht Champions League, wenn wir nur Europa League oder darunter spielen. Was auch völlig nachvollziehbar ist. Also für mich ist das komplett nachvollziehbar, dass ein Vertrag, wie er geschlossen worden ist von Robin Knoche zu Zeiten, als der VfL noch ganz andere Mittel zur Verfügung hatte, dass das so nicht weitergehen kann. Entscheidend ist aber nur, und dann jetzt kommt wieder der Verweis auf Robin als verdienter Spieler, dass das bei allen auch so gehandhabt wird, bei allen anderen. Ja, also dass man jetzt nicht da eine Ausnahme irgendwie letztendlich kreiert, sondern dass es tatsächlich auch dann andere oder alle anderen auch trifft. Und wer sagt denn, dass dieses zu reduzierten Bezügen, ne, dieser ausgehandelte Vertrag, dass diese reduzierten Bezüge nicht auch noch gut gewesen sind? Also ich weiß es nicht natürlich, aber das liegt ja immer ein bisschen im Auge des Betrachters, ja, des Ganzen. Klar, wenn es weniger ist, ist doof für denjenigen, der weniger bekommt. Aber wenn man es dann objektiv betrachtet, dann sagt man, okay, also vielleicht ist das auch noch in Ordnung gewesen. Und vielleicht ist dann auch diese, ich sag mal, Identifikationszulage, die man Robin durchaus zugestehen muss. Also das ist ja kein Spieler wie jeder andere. Und an dieser Stelle auch schon mal ein riesen, riesen Dank an Robin für das, was er geleistet hat und dass er ein ganz, ganz wichtiger Spieler in der Geschichte dieses Vereins gewesen ist oder noch ist, ja, ist ja noch nicht vorbei und es gibt ja auch vielleicht noch die Möglichkeit, dass man auch nach dem Karriereende zusammenarbeitet und so weiter und so fort. Das sind alles so Punkte, das ist da vielleicht eingeflossen, ohne dass wir es jetzt wissen. In der öffentlichen Wahrnehmung ist nur, der musste auf Geld verzichten. Aber ob das immer noch gut gewesen ist, auch im Kadervergleich, das wissen wir ja alles gar nicht. Insofern kann das ja auch alles heißer sein, als es dann letztendlich gekocht ist. Aber durch diese Aussage von wegen, ich habe nicht mal ein schriftliches Angebot gekriegt und irgendwie habe ich auch das Gefühl gehabt, eigentlich wollten sie mich nicht mehr haben, ist das natürlich eine sehr, sehr traurige Entwicklung, finde ich. Also da, das gibt kein gutes Bild ab. Das macht nicht so Laune, das zu lesen. Das macht mich auch dann persönlich dann auch traurig. Ja? Ich hoffe, dass das nur so, wie gesagt, so ein mediales Ding ist, dass man da irgendwie hinter den Kulissen da vernünftig wieder miteinander reden kann. Aber das sieht jetzt nicht danach aus, dass man da, da ist einer enttäuscht. Also er sagt es ja auch selber, Robin sagt ja auch selber, es tut weh und hat offensichtlich auch bleiben wollen beim VfL. Aber hat nicht funktioniert. Und da muss man sich dann hinterher fragen, warum hat es nicht funktioniert, was das angeht. Offensichtlich hat die eine Partei gesagt, wir sind bereit, X zu zahlen. Und die andere gesagt, es ist mir zu wenig. Gut, dann ist das halt so. Aber man kann jetzt auch nicht dann über die, Anführungsstrichen, Schmerzgrenze hinausgehen. Oder man wollte es nicht. Weil Robin, und dann, wenn man sich die sportlichen Werte anguckt, in dieser Saison vor allen Dingen auch, dann vielleicht auch nicht so unersetzbar ist für den Verein, zumindest aus sportlicher Sicht, dass man halt da nochmal drauf gesattelt hat. Alles Spekulation, kann ich nicht weiter zu sagen, aber es gibt natürlich dann auch einen anderen Blickwinkel drauf. Nur ich kann dieses Gefühl, also am Anfang hatte ich das Gefühl, dass es darum geht, hier ist einer hier ist einer vergrault worden oder ein geschätzter Spieler wird so ein bisschen unehrenhaft vom Hof gejagt, mehr oder weniger, oder man ist nicht bereit, das anzuerkennen und zu wertschätzen. Das hatte ich nicht gedacht, dass das so ist. Jetzt lese ich das und bin ein bisschen irritiert, weil Robin eigentlich genau das sagt. Und das finde ich ein bisschen schade. Und dann wäre super, wenn dann die Betroffenen da entsprechend auch nochmal miteinander reden oder auch das vielleicht dann auch nochmal gerade rücken, was das angeht. Denn das wirft kein gutes Licht auf den Verein und das wirft auch kein gutes Licht auf den Rest der Saison, finde ich, wenn man sich da jetzt nochmal mit auseinandersetzen muss. Und es ist natürlich auch so, dass da auch die entsprechenden Reaktionen erfolgen werden aus dem Umfeld von uns Fans. Die gemischte Reaktion haben wir ja da jetzt auch schon gehabt. Bin ich mal gespannt, wie sich das dann auch letztendlich weiterentwickelt wird in den kommenden Wochen. Was ich mich allerdings frage, ist, wenn ich das dann auch lese, dieses Interview, von wegen, es gab weit vor Corona einen Zuruf an meinen Berater. So, weit vor Corona ist ja irgendwie Anfang des Jahres gewesen. Jetzt haben wir Juni oder Ende Mai, als jetzt dann Anführungsstrichen die Trennung beschlossen wurde. Was ist eigentlich in der Zeit passiert? Also ich kann mir denken, was passiert ist, nämlich, dass man, wenn man da offensichtlich nicht miteinander geredet hat, dann hat man vielleicht sich umgeschaut, was völlig legitim ist von Robins Seite aus, in dem Sinne. Oder man hat darauf gehofft, dass sich die andere Seite noch ein bisschen bewegt. Und das ist nicht passiert. Also letztendlich wäre es ja auch möglich gewesen zu sagen, so liebe Freunde, was ist denn jetzt? Ich möchte jetzt gerne mal was Konkretes auf dem Tisch haben hier von euch. Also es ist ja keine Einbahnstraße. Du kannst ja auch hingehen und sagen, du, mein Vertrag läuft aus, was machen wir jetzt? So, gebt ihr mir mal was an die Hand, mit dem ich arbeiten kann? Aber jetzt da so 4 Monate Ruhe offensichtlich drin zu haben, im Fanumfeld ein bisschen merkwürdig aufgenommen worden, dass da diese Personalie so lange da diskutiert worden ist. Aber ich meine, das ist ja dann auch Sache des Spielers ein Stück weit, finde ich, dann hinzugehen. Also wenn ich nicht weiß, was ist jetzt mit meiner Zukunft, dann gehe ich da mal hin und sage, so Leute, was ist denn jetzt? Aber so, also gerade wenn ich das Gefühl habe, von wegen, es gab nur einen Zuruf und so weiter, also finde ich, ist das ja auch eine Möglichkeit, ich meine, zu sagen, ich gehe da mal vorbei, klopfe mal am Büro, ich meine, das sind ja keine Wege, und sag mal, hier hast du mal 5 Minuten für mich, ich würde gern mal, so. Und das ist offensichtlich nicht passiert. Und das wundert mich dann jetzt schon doch, weil, ich meine, Robin ist ja jetzt auch, der ist jetzt auch keine 18 mehr, also er kann ja auch mal vorbeigehen und mal klopfen, so. Und gerade mit seiner Vita, also wundert mich nur, aber vielleicht ist das in der Branche so. Ich kann es nicht beurteilen, dass man das dann halt eben in dem Sinne nicht macht. Aber wenn irgendwie der Arbeitgeber sagt, so Freund, wir würden gerne mit dir, aber leider zu weniger und so müssen wir uns nochmal unterhalten. Und dann kommt nichts mehr von der anderen Seite. Was machen wir denn jetzt? Dann ist aus meiner Sicht dann auch durchaus der Spieler mal gefordert zu sagen, also wir reden ja wieder über das Thema Kommunikation. Wie reden die miteinander? Wer kommt? Wer geht? Wer kommt mal zu einem an? Wer klopft mal? Ich finde, das sollte machbar sein. Also da sollte man sich, bevor man jetzt hier so eine Äußerung dann hinterher sagt, von wegen, man wollte mich nicht irgendwie halten oder so, oder ich habe kein schriftliches Angebot bekommen, dann gehe ich mal hin und fordere mal eins ein. Finde ich eigentlich normal in dem Sinne. Aber gut, das nur so als Beobachtung am Rande. Was es aber auf alle Fälle geben sollte, ist so etwas, wie wir jetzt auch schon gesehen haben mit dem Spruchband der aktiven Fanszene am VfL-Center, danke Robin Knoche für 15 Jahre. Das ist etwas, was Robin absolut verdient hat und dass wir hoffentlich, wenn wir dann wieder mit Zuschauern ins Stadion dürfen nach Corona, auch nochmal machen müssen, dass er seinen Abschied bekommt, wie er ihn verdient, dann auch in der Arena, wie er dann auch gefeiert wird von den Fans. Und er möchte sich ja auch, hat er ja auch geschrieben in dem Interview beim Kicker, das ist für mich besonders schmerzhaft. Ich hätte mich gerne bei den Zuschauern für die Unterstützung in den 15 Jahren bedankt, aber das möchte ich unbedingt nachholen. Sehe ich genauso. Hoffentlich wird das alles auch ermöglicht, je nachdem, wo es ihn dann auch hin verschlägt. Aber dass auf alle Fälle so ein verdienter Spieler dann auch den Abschied bekommen muss, der ihm gebührt, das ist, glaube ich, unstrittig. Und insofern halte ich natürlich auch alle Daumen dafür seine Zukunft. Weil immer, wenn ich mit ihm zu tun hatte, war das ein netter Kerl, ein sehr, sehr umgänglicher Typ, sehr, sehr bodenständig, bescheiden. Insofern, schade, dass es dann, ich sag mal, jetzt so ein Ende nimmt. In Anführungsstrichen klingt mal ein bisschen dramatisch. Aber natürlich ist es so, dass da alle durchaus schweren Herzens dabei sind, sowohl als auch. Und da fragt man sich natürlich dann auch, wie das denn in die Richtung halt auch gehen konnte. Letztendlich hat die Vereinsführung, Geschäftsführung dann auch gesagt, wir verstehen seine Position, aber wir müssen Entscheidungen treffen, die auch wirtschaftlich vernünftig sind. Robin ist da sogar der Leidtragende, hat dann Jörg Schmadtke ja auch gesagt. Und durch die finanziellen Rahmenbedingungen sind da ein Stück weit die Hände gebunden. Wie gesagt, verstehe ich auch alles, was das angeht, denn man muss auch sagen, wir können nicht Champions League zahlen und nicht Champions League spielen. So, und wichtig ist, dass dieses dann auch konsequent für alle und jetzt nicht nur Ausnahme oder Fall Knoche gemacht wird, sondern dass das dann auch tatsächlich weiter praktiziert wird beim VfL, damit wir uns da auch, konsolidieren ist immer so ein hartes Wort, aber dass wir da weiter diesen wirtschaftlichen, vernünftigen Weg dann, glaube ich, auch fortsetzen, auch mit Spielern, die da ja auch entsprechend so eingekauft werden oder dann entsprechend mit Verträgen ausgestattet werden, wie es passt und nicht, was vielleicht mal sein könnte oder was die Idealvorstellung ist. Das ist, glaube ich, der richtige Weg. Aber klar, muss man sich auch überlegen, wann hat der VfL das letzte Mal stark gespielt? Ja, mit einem Kevin De Bruyne, ja, der irgendwie zu den 4 besten Spielern der Welt mittlerweile gehört, glaube ich. Und da, die kriegt man halt nicht für ein Appel und ein Ei. Das muss dann halt auch klar sein. Wenn wir irgendwie mal wieder weiter oben ran riechen wollen, jenseits von Platz 5, dann ist, glaube ich, jedem klar, dass das nur geht, wenn wir dann auch wieder Geld in die Hand nehmen. Das ist momentan schwierig möglich, ne? Und kann ich auch nachvollziehen im Sinne von den entsprechenden Verpflichtungen und auch dann Vertragsverlängerung wie im Fall von Robin Knoche. Aber wie gesagt, das müssen wir halt auch alle dann akzeptieren, beziehungsweise muss uns dann auch klar sein, insbesondere dann auch den Verantwortlichen beim Verein, was das dann auch heißt, wenn man das eben nicht macht. Denn ich glaube aber, so gut ist das, so gut kennen die wahrscheinlich ihr Geschäft schon, dass man dann eben nicht dann oben ran riechen kann, so wie wir es uns alle vielleicht dann doch sportlich wünschen. Ich persönlich hätte mir ja gewünscht, dass Robin, die Möglichkeit jetzt ja auch gegeben, dass er sagt, ach, wisst ihr was, der VfL Wolfsburg, der ist mir so wichtig und ich gucke da auch ein bisschen auch in die Zukunft, weil ich möchte vielleicht hier in der Region bleiben und wenn man dann das Interview im Kicker liest, dann geht das halt so ein bisschen in die Richtung, ne? Er hat noch keine Gespräche mit anderen Vereinen geführt, heißt es da, zumindest offiziell. Insofern war dann seine erste Option offensichtlich ja hier auch dann zu bleiben. Letztendlich hat es dann nicht geklappt, aber wenn er gesagt hat, pass auf, jawohl, ich mache das, ist mir wichtig, ich verstehe euch vom Verein. Ich denke mal, ein Teller warme Suppe wird er immer noch kriegen für sein Gehalt. Insofern hätte man auch sagen können, okay, nee, mache ich. Verein ist mir wichtig, Umfeld ist mir wichtig, hier zu bleiben. Ist ja sehr verwurzelt auch als gebürtiger Braunschweiger hier in der Region. Insofern wäre das möglich gewesen und dann machst du dich natürlich auch ein Stück weit zur Legende hier in Wolfsburg. Also wenn du das machst, sagst du, der Verein ist mir so wichtig, ich verzichte sogar auf Kohle und kann das alles nachvollziehen und gerade im Moment. Und man kann ja auch in den Vertrag irgendwas einbauen, also sprich irgendwie leistungsbezogen oder Bonus oder was weiß ich was, dass man vielleicht doch wieder in die Regionen kommt, auf die man erstmal verzichtet. Das sind ja alles Sachen, die man da gestalten kann, möchte ich mal sagen. So klingt es halt jetzt so nach, ihr wart doof zu mir und jetzt muss ich halt gehen, obwohl ich gar nicht wollte. Unglücklich, finde ich. Aber so ist es nun mal, müssen wir jetzt mit umgehen. Mal gucken, wie dann in den nächsten Wochen das dann auch sich entwickelt und was dann auch noch an Reaktionen kommt. Kombinationsspiel. So, jetzt wollen wir uns natürlich auch nochmal mit dem Sportlichen beschäftigen und dem kommenden Spiel des VfL Wolfsburg gegen Abstiegskandidat Werder Bremen. Kommenden Sonntag, ich glaube 13:30 geht's los und da wird der VfL auf einen Gegner treffen, bei dem es in letzter Zeit ganz, ganz gut läuft, seit keine Zuschauer mehr ins Stadion dürfen vor allen Dingen. Und das möchte ich besprechen mit dem Bremer Medien- und PR-Experten Patrick Tester-Kreitz. Grüß dich, Patrick. Ja, moin Lenny, schön mal wieder da zu sein. Ja, gerne. Bist ja auch Fan von Werder Bremen seit Kindheitstagen und schon öfter hier zu Gast gewesen. Letztes Mal wurdest du allerdings prominent vertreten von Arne Zeigler, Werder-Fan bzw. Moderator und auch Stadionsprecher bei Werder Bremen. Dem konnte ich aber noch ein paar Sachen, wie er mal den VfL zu sehen hat, auch in seiner Sendung auf dem Weg geben mit. Ich hoffe, ich denke, das kam ganz gut an. Ja, das sind natürlich große Fußstapfen, in die ich da überhaupt trete. Und umso mehr freut es mich, dass du nochmal auf mich zurückgekommen bist. Ja, streng genommen ist er ja in deine großen Fußstapfen getreten, insofern. Ja, immerhin. Stadionsprecher habe ich noch nicht geschafft, aber wer weiß, was noch kommt. Ja, da drücken wir natürlich die Daumen. Aber Spaß beiseite bei der ganzen Geschichte. Ist ja auch ernst, das Leben gerade an der Weser. Für den SV Werder geht es um den Klassenerhalt. Das sieht nicht so gut aus. Oder man könnte auch sagen, seit keine Zuschauer mehr im Stadion sind und Arne Zeigler nicht mehr Stadionsprecher spielen muss, großartig, jedenfalls nicht mit Publikum, dass dann es besser läuft beim SV Werder. Wie groß, und jetzt mal Hand aufs Herz, wie groß ist tatsächlich die Hoffnung auf den Klassenerhalt bei dir? Ja, ich bin ja sowieso eigentlich eher einer, der aus der Fraktion, das berühmte Glas ist ja eher halb leer, weil das auch vielleicht ein bisschen nordisches Understatement ist. Klar, die letzten Spiele haben Hoffnung gegeben, aber ich möchte es mal so formulieren, es ist jetzt überhaupt mal wieder ein bisschen Hoffnung da. Vorher war sie überhaupt nicht vorhanden und eigentlich hatte man sich schon mit dem Unabwendbaren mehr oder weniger abgefunden. Es sind Lebenszeichen gewesen, aber auch nicht viel mehr, möchte ich sagen, weil zum Beispiel auch der Sieg in Freiburg, der zwar erkämpft war und jetzt nicht unverdient war, aber dennoch so wackelig ist, dass es auch gut und gerne hätte zumindest nur zum Unentschieden führen können. Da hat auch der Videoassistent noch ein bisschen so beigetragen, dass die 3 Punkte ins Ziel gerettet werden konnten. Also so richtig stabil ist dieses neue Gerüst, möchte ich es mal nennen, nicht. Trotzdem, 3 Punkte sind 3 Punkte, um mal wieder was ins Phrasenschwein einzuzahlen. Aber ehrlich, was läuft denn besser als vor Corona? Ja, ich glaube, so langsam haben endlich auch mal einige in der Mannschaft den Kampf als solchen auch mal angenommen und auch realisiert, dass es jetzt einfach wirklich um die Wurst geht. Also es gibt einfach kein Zurück mehr. Jetzt muss hier richtig Gas gegeben werden. Das ist zwar ein Mantra, was gerade Trainer Kohfeldt auch die letzten Spieltage jedes Mal wiederholt hat und immer wieder an die Spieler appelliert hat, da mal ein bisschen mehr Feuer unterm Hintern zu machen. Aber irgendwie scheint es dann doch wieder ein bisschen mehr gefruchtet zu haben, woher allerdings dieser Wandel kommt. Kann ich so auf der Ferne natürlich nicht sagen. Hast den Trainer angesprochen. Was macht denn für dich aus, dass Florian Kohfeldt immer noch der richtige Trainer ist? Das ist eine steile These. So richtig will ich das gar nicht unterstreichen, weil ich habe tatsächlich schon, auch wenn ich sehr viel von ihm halte aus der Vergangenheit, schon vor vielen mehr Spieltagen den Eindruck gehabt, es wäre eigentlich ganz gut gewesen, hier mal für einen Wechsel zu sorgen, einfach um ein bisschen frischen Wind reinzubringen. Das hilft ja dann doch, aber da hat man hier bei Werder ganz andere Maßstäbe angesetzt, eigentlich die man die letzten Jahre auch mal hatte, nämlich dass man gesagt hat, nee, das wird schon und wir schaffen das und jedes Mal wieder nach jedem Spiel, je schlecht es auch war, beschworen hat, dass das der richtige Trainer für uns ist. Und das ist natürlich dann, wenn man jetzt die letzten 3 Spiele ausklammert, irgendwann immer schwieriger zu verstehen gewesen, wenn man einfach sieht, wie blutleer und kraftlos diese Mannschaft aufgetreten ist und irgendwelche taktischen Vorgaben einfach nicht auf dem Rasen umgesetzt wurden, dass man sich jedes Mal gefragt hat, warum hält der Vorstand oder warum hält da die Geschäftsführung so sehr an Florian Kohfeldt fest. Das ganz pragmatisch Gesehene kann dabei nur heißen, ja, noch einen entlassen und wir sollten wieder Geld ausgeben und einen neuen holen, den man einstellen muss, der kommt auch nicht für lau. Und das Geld hat Werder einfach nicht. Vielleicht ein bisschen sehr zynisch gesehen, aber was anderes bleibt ihm kaum übrig, als mit Florian Kohfeldt weiterzumachen. Und das ist natürlich jetzt wirklich Balsam da auf die Wunden der Entscheider, dass das jetzt wenigstens ein wenig wieder nach oben geht. Kurios für Bremer Verhältnisse ja auch, dass relativ viel Unruhe herrscht im Umfeld. Sogar Ex-Spieler haben sich da geäußert und gegen den Trainer geschossen. Was glaubst du, warum ist es dann trotzdem so, dass Kohfeldt immer noch in Amt und Würden ist und dass das offensichtlich gar keine negativen Auswirkungen hatte, dieser Einfluss aus dem Umfeld? Ja, also wenn man es positiv ausdrücken möchte, ist es vielleicht so dieses kuschelige Werder-Familien-Mantra, was man so die ganzen Jahre immer so ein bisschen versucht hat zu leben, indem man sich eben, wie ich gerade schon angedeutet habe, sehr, sehr spät immer erst von Trainern getrennt hat und immer versucht hat, auf heile Welt zu machen. Die ist tatsächlich, wie du gerade schon gesagt hast, ein bisschen in den letzten Wochen angekratzt worden. Also haben Spieler wie Rune Bratfeld im norwegischen Fernsehen, ist er da Experte, hat auch gesagt, dass aus seiner Sicht Florian Kohfeldt nicht mehr der richtige Trainer ist. Dieter Brodensky eben als Torwart hat auch relativ deutlich gesagt, dass er nicht versteht, warum man denn nicht einfach mal wenigstens Kritik äußern kann. Also er fühlte sich sogar schon dadurch in seiner Äußerung beschnitten, dass er nicht mal sagen darf, dass er es blöd findet. Das hat definitiv für Unruhe gesorgt, aber auch das ist wieder eine Reaktion, die vielleicht ein bisschen typisch für Werder und auch für Außenstehende schwer zu verstehen ist. Da wurde Kritik teilweise auch wieder zurückgenommen. Also im Fall Bratfeld war es so, der dann jetzt nach den letzten Spielen sich nochmal äußern und gesagt hat, ja gut, da habe ich mich wohl geirrt, vielleicht bin ich da doch nicht nah genug dran, um das aus der Ferne beurteilen zu können. Hier als Kommentator, wie gesagt, im norwegischen Fernsehen, das ist schon sehr beachtlich und gut, es scheint ja zu funktionieren, dass sich da nicht noch mehr auf Unruhe reinbringen lässt, aber es ist doch durchaus beachtlich gewesen. Also für Bremer Verhältnisse war hier richtig dank unterm Kessel. Zuletzt, ja, Big Point von euch, 1-0 Sieg auf Schalke. Du hast die Spieler angesprochen, die jetzt offensichtlich den Ernst der Lage geblickt haben. Welche Spieler gehen denn bei euch ja, ich sag mal, besonders voran? Ja, ich glaube, man kommt nicht drum rum zu sagen, dass zumindest dank seiner Tore Leonardo Bittencourt wirklich viel dazu beigetragen hat, diese Spiele dann auch zu entscheiden. Das lässt sich nicht von der Hand weisen. Grundsätzlich ist es aber schon so, dass die Mannschaft als solches auch funktioniert. Wenn ich jetzt nochmal einen Spieler wie Langkamp nehmen, also Verteidiger, der mehr als 100 Tage nicht mehr gespielt hat und kommt dann rein für einen gesperrten Kollegen in dem Fall und leistet trotzdem seinen Beitrag. Das ist schon einfach ein Zeichen dafür, dass die Mannschaft als Ganzes versucht zu agieren und als Ganzes versucht aufzutreten. Auch ein Milot Rashica, der als großer Star gefeiert wurde und immer mehr zum Rohrkrepierer geworden ist, hat sich auch ein bisschen wieder gefangen. Möchte vielleicht, wenn man es böse formuliert, beim Marktwerk noch mal ein bisschen nach oben kratzen jetzt, wo langsam auch wieder Fußball gespielt wird und das ja sowieso klar ist, dass dieser Spieler eigentlich nicht gehalten wird und auch eigentlich nicht gehalten werden sollte, wenn man überlegt, was es da für Geld noch geben wird. Also da sind so ein paar Leuchtfeuer, die herausragen. Allerdings, wenn man sich auch einen Hoffnungsträger anschaut, wie zum Beispiel David Selke, der extra geholt wurde im Winter, das ist am Anfang so ein bisschen aufgelodert, diese Flamme der Hoffnung, und mittlerweile ist das nur noch ein Streichholz. Also der müsste sich tatsächlich wieder ein bisschen mehr steigern, aber vielleicht lässt er sich eben auch durch den Rest des Teams ein wenig mitreißen im nächsten Mal. Wird es denn aus deiner Sicht nach so einer Saison, egal ob jetzt mit Abstieg oder auch so gerade noch Klassenerhalt, wird es dann Konsequenzen geben? Schließlich ist man ja auch gestartet mit Europapokalambitionen und jetzt eventuell gerade Klassenerhalt oder vielleicht sogar der Super-GAU. Wie siehst du das? Wird es da die entsprechenden Konsequenzen dann auch geben, wenn man das aufarbeitet im Verein? Ja, also man darf natürlich nicht von der Hand weisen, dass es am Anfang der Saison überhaupt erst so weit nach unten ging, weil einfach ein sehr, sehr großes Verletzungspech vorgeherrscht hat. Und das hat die Mannschaft schon ziemlich auf den Tritt gebracht. Das ist definitiv so gewesen und möchte man gar nicht zum Schönreden. Das ist wirklich so. Allerdings, und da geht es in die Richtung deiner Frage, die Spieler, die geholt wurden, zum Beispiel Ömer Toprak, der sicherlich ein guter Spieler ist, aber der auch eine große und lange Verletzungsgeschichte vorweist, der dann gleich nach dem, ich glaube, ich weiß nicht, ob das erste Spiel war oder sogar eines der ersten, auf jeden Fall war er relativ schnell wieder für lange Zeit weg. Da muss ich auch einen Frank Baumann und seine Scouting-Abteilung fragen lassen, ob das denn wirklich alles immer so Sinn macht, was man da teilweise für Personalentscheidungen getroffen hat. Ob man da nicht vielleicht doch ein bisschen zu viel Risiko geht, weil in einigen Fällen immer diese Idee an den Tag gelegt wurde, ja, andere Vereine wollen diesen Spieler nicht, weil er vielleicht verletzungsanfällig ist. Wir geben ihm eine Chance, dann müssen wir ihm auch nicht so viel Geld bezahlen und dann wird das schon. Und das ist halt jetzt mehrfach in die Hose gegangen. Kevin Vogt hat auch zwar sehr gute Leistungen gebracht, jetzt nachdem er im Winter geholt worden ist, hatte auch über so ein paar Situationen, wo man gedacht hat, der sich jetzt nicht für länger wieder was getan hat. Und auch generell sind viele Spieler, wie beispielsweise der eben angesprochene Bittencourt oder jetzt auch gerade Vogt, welche, die eben aus finanziellen Gründen nur leihweise geholt wurden, also erst einmal abzuwarten, ob man da überhaupt, selbst wenn es eine Option gibt, diese Option ziehen kann oder ziehen möchte. Also es wird sich definitiv im Gefüge der Mannschaft was tun. Und zuletzt hieß es dann wohl auch, dass die Jobgarantie für Frank Baumann als Sportdirektor da vom Vorstand und Marco Bode eigentlich sowieso nicht mehr ganz ohne Wenn und Aber gegeben ist, wie es vorher der Fall gewesen ist. Also vielleicht wird man nach der Saison auch einfach mal alles auf Null setzen und gucken, wie man komplett nochmal neu anfängt, ob es jetzt erste oder zweite Liga ist. Ich glaube, das gilt in beiden Fällen, dass diese Überlegungen an den Tag gelegt werden. Ich frage jetzt natürlich ganz ketzerisch, wie sehr freust du dich auf die Relegation gegen den HSV? Nee, das muss nicht sein, ehrlich gesagt. Da kriegen die Hamburger das wahrscheinlich selber gesehen, dass sie da wieder nicht auf den dritten Platz landen. Wobei im Moment sieht es ja nicht ganz gut wie sie aus, dass sie immerhin das dann schaffen. Also ich brauche es ehrlich gesagt nicht. Ich bin sowieso auch kein großer Fan von der Relegation, sei es, wenn man selber beteiligt ist oder andere. Wenn man ein Jahr lang schlecht gespielt hat oder gut gespielt hat, dann soll man dafür direkt belohnt werden. Und ich denke, durch so zwei Spiele, die wieder mal sich mehr oder weniger Glück entschieden werden können. Aber gut, das führt jetzt vielleicht ein bisschen zu weit. Es kann eigentlich nur die Maßnahmen geben, dass Bremen jetzt nach vorne gucken muss und einfach mal, da müssen wir das Phrasenschwein wieder bedienen, von Spiel zu Spiel gucken muss. Also man darf sich jetzt selbst, wenn man jetzt beispielsweise im Nachholspiel gegen Frankfurt, was ja noch vor der Partie gegen Wölfe stattfindet, wenn man sich da jetzt wieder einen Dämpfer holt, dann darf das nicht dazu führen, dass man sich in den nächsten zwei Spieltage wieder komplett in den Kopf in den Sand steckt. Also da muss einfach jeder sich neu ausgerichtet, neu fokussiert werden, um das Bestmögliche rauszuholen. Und wenn das jetzt so gut weitergeht wie zuletzt, dass man eben sieben von noch möglichen neun Punkten holt, dann geht es vielleicht dann doch nochmal weiter. Aber man muss die Konkurrenz dabei auch unbedingt behalten. Also selbst wenn Bremen dann Schalke schlägt, das hat Düsseldorf die Woche vorher auch getan, Also hat das im direkten Vergleich mit der Mannschaft vor ihm in der Tabelle jetzt auch nicht alles gebracht. Aber immerhin hat man da die Fühlung nicht abweisen. Ja, und wer wüsste das besser zu beurteilen mit der Relegation als der zweimalige Relegationsmeister, so als Fan des VfL. Ist man ja dann doch durch das ein oder andere Stahlbad gegangen. Aber Spaß beiseite, der zweimalige Relegationsmeister kommt am Sonntag nach Bremen. Was hast du für eine Erwartung ans Spiel gegen den VfL? Ehrlich gesagt kann ich das im Moment gar nicht so richtig einschätzen. Ich finde sowieso, dass seit der Zwangspause durch die Corona-Epidemie oder Pandemie einfach alles so durcheinander gewürfelt wurde, dass ich gar nicht mehr richtig nachvollziehen kann, was sich wo irgendwie wer ein bisschen rausgenommen hat. Ne? Also es ist schon ein bisschen undurchsichtig geworden. Wolfsburg gut hat jetzt zu Hause verloren gegen Frankfurt. Ist sicherlich eine Mannschaft, die auch hätte besiegt werden können von den Wölfen. Gleichzeitig wenn wir alleine auf der Statistik mal betrachten, einfach auf die Tabelle gucken, kann natürlich Bremen nur Underdog doch gelten. Immerhin spielt Wolfsburg um Europa und Bremen ums Überleben. Also deswegen schwierig wird es allemal, aber ja, wer angeschossen ist, der reagiert auch gerne mal ein bisschen giftiger. Und vielleicht ist das jetzt bei unseren Grün-Weißen ein bisschen angekommen, sodass sich zumindest der VfL da nicht komplett auf einen ruhigen Spazier einstellen sollte. Traust du dich schon einen Tipp? Ja. Ja, das ist mir mal so. Es ist also ohne Publikum, insofern zählt eigentlich auch nicht der Gedanke, ob man jetzt endlich mal wieder einen Heimsieg landet. Das ist so richtig zu Hause, das ist ja eigentlich auch nicht. Gehen wir mal in die Komfortzone und sagen mal 2-1 für Bremen. So, wie es gesagt. Sag ganz optimistisch Patrick Testa-Kreitz. Er ist PR-Medienexperte aus Bremen und wie wir gehört haben, ja, seit Kindheitstagen auch Fan von Werder und ich danke dir für deine Einschätzung und für das Gespräch. Ja, immer gerne. Der Eintracht Braunschweig-Witz der Woche. Was sieht die Mutter eines Eintracht Braunschweig-Fans, wenn sie sich auf die Waage stellt? Ganz klar, ihre Telefonnummer. Fan-Infos. Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch an die Wölfinnen. Die haben nämlich ihre Pokalaufgabe seriös gelöst. 3-0 beim FSV Gütersloh gewonnen gestern Abend und damit im Halbfinale und die Chance auf den abermaligen Einzug ins Pokalfinale in Köln. Das wäre natürlich eine ganz feine Sache. Na gut, hilft uns ja nichts. Ihr könnt nicht dabei sein, sehr wahrscheinlich. Aber sportlich gesehen für die Wölfe natürlich tolle Sache. Nochmal Glückwunsch. Dann gibt es ein Angebot des VfL, besonders interessant für Jugendfußballvereine. Da kann man nämlich einen Trikotsatz mit Regenbogenlogo gewinnen. Wer da möchte, der kann sich da im Rahmen des Partnerprogramms Anschluss VfL bewerben. Kindertrikotsatz kann man da entsprechend dann auch gewinnen. 15 Trikots, Hosenstutzen und so weiter und so fort. Partnervereine@vfl-wolfsburg.de. Da kann man hinschreiben, warum man eigentlich so ein Ding, so ein Satz Trikots gewinnen sollte, warum man es verdient hat. Kann man gerne also machen und viel Glück dabei. Und abschließend noch der Hinweis auf das Spiel Werder Bremen gegen VfL Wolfsburg. Ist auch Wölfe Radio Arena Live wieder am Start. Jan und André werden sich dann melden aus dem Fanhaus des VfL, aus dem Fansaal. Ja, weil wir natürlich nicht da in die Stadien rein dürfen. Das ist ja stark reglementiert. Ein bisschen schade ist natürlich, aber wie gesagt, versuchen es trotzdem. Interessant, Sonntag schon 13:30 ist ein DAZN und Amazon-Spiel. Werden wahrscheinlich nicht so viele dann zwingend haben. Dann auch gerne die herzliche Einladung, wer es verfolgen möchte, wie unser VfL sich schlägt, dann an, ja, bei wölferadio.de dann mal mit einzuschalten, um mal zu hören, wie es denn da so abgeht im Bremer Weserstadion, das jetzt nicht mehr so heißt, sondern so wie so eine, ja, Wohnungsbaugesellschaft, glaube ich. Ja, soviel zum Thema Tradition. Der VfL Podcast. Und damit sind wir schon wieder durch für diese Woche. Was heißt schon? Hat ja doch ein bisschen gedauert. Gab ja auch einiges aufzuarbeiten und zu besprechen. Hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir wie immer in die Kommentare rein. Schreibt mir bei Facebook. Schreibt mir über